Protokoll 15.1. Wenn wir mit Hilfe der von uns überall für denselben Tag vorbereiteten Umstürze und nachdem alle Regierungen ihre Unfähigkeit einbekannt haben, endlich zur Herrschaft gelangt sind, es wird noch einige Zeit dauern, vielleicht ein Jahrhundert, dann werden wir dafür sorgen, dass gegen uns keinerlei Verschwörungen stattfinden. Protokolle 15.2. Zu diesem Zwecke werden wir alle hinrichten lassen, die unseren Regierungsantritt mit der Waffe in der Hand begrüßen. Jede Neugründung irgendeiner geheimen Gesellschaft wird ebenfalls mit dem Tode bestraft werden. Die jetzt bestehenden, uns bekannten Geheimgesellschaften, die uns gute Dienste geleistet haben und noch leisten, werden wir auflösen. Ihre Mitglieder werden in fern von Europa gelegene Erdteile verschickt werden. Protokolle 15.3. Auf diese Art werden wir mit den Nichtjuden, die freimaurerischen Logen angehören und davon zu viel wissen, verfahren. Diejenigen, welche wir aus irgendeinem Grunde verschonen werden, werden sich unter dem ständigen Druck, ausgewiesen zu werden, befinden. Wir werden ein Gesetz erlassen, nach welchem alle alten Mitglieder der Geheimgesellschaften aus Europa dem Sitz unserer Regierung verbannt werden sollen. Die Entscheidungen unserer Regierung werden endgültig und ohne Berufungsmöglichkeit sein. Protokolle 15.4. Die nichtjüdische Gesellschaft, in die wir den Samen der Zwietracht und des Widerspruches gelegt haben, kann nur durch unbarmherzige Maßnahmen, welche von unbeugsamer Kraft sind, wieder in Ordnung gebracht werden. Dabei darf es auf die Zahl der Opfer, die für das künftige Wohl gebracht werden müssen, nicht ankommen. Es ist Pflicht jeder Regierung, die sich auf ihre Daseinsberechtigung beruft, nicht nur ihre Vorrechte zu genießen, sondern auch ihre Aufgabe zu erfüllen, mag dies auch noch so viel Opfer kosten.